Johann Teufel, Wien 23, Anton Krieger Gasse 146, früher Anton Krieger Gasse 28, Wohnung von Johann Teufel. Er wurde am 12.12.1896 geboren. Vom Beruf war er Tischler und er war mit Maria Teufel verheiratet. Der Ehe entsprang eine Tochter. Er war Tischlergehilfe bei Steirer Daimler Puch und wurde wegen Betätigung für die KPÖ im September 1941 verhaftet, am 28.11.1942 vom Volksgerichtshof wegen Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode verurteilt und am 16.06.1943 im Landesgericht Wien hingerichtet. Quelle: DÖEW, Gestapo-Opfer, Arbeiterbewegung, politisch Verfolgte.